B. Entwicklung der Vorstellung von der Schaffung und dem Wesenscharakter des Reiches Gottes. Wer hat nach den evangelischen Berichten das Reich Gottes herbeigebracht, geschaffen, verwirklicht? Wer hat die Macht des Satans gebrochen und eben dadurch das Reich erst ermöglicht? Gottvater selbst oder der Gottessohn Jesus? Was hat eigentlich Jesus selbst über diesen dogmatisch nicht unwichtigen Punkt gedacht und gelehrt? Um das herauszubekommen, betrachtet R. Otto die Beelzebub-Szene bei Lukas sowie die Parallelstellen bei Markus und Matthäus. Nach Lukas 11,20 äußert sich Jesus über das Gottesreich mit der Feststellung: So ist also das Reich Gottes bereits zu euch hingekommen. Ebenso lässt Matthäus den Meister sprechen, während bei Markus das Wort »Also ist das Reich Gottes zu euch gekommen« fehlt. Otto fasst das Resultat seiner kritischen Vergleichung wie folgt zusammen. Den Sinn und die Logik seiner Antwort auf den Beelzebub-Vorwurf finden wir am klarsten in dem Bericht des Lukas. Jesus will nach Otto bei Lukas zu seinen Gegnern sagen: »Gebt zu, dass ich mit Gottes Finger austreibe. Wenn dies aber so ist, dann folgt, was ich lehre, dass das Reich Gottes schon verwirklicht ist und Satan selber schon seiner Macht beraubt ist, da man ihm sonst seine Beute, die Besessenen, nicht abnehmen könnte.« In der ursprünglichen Überlieferung, so folgert Otto, herrscht also die Vorstellung, Gott selbst hat vorher schon den eigentlichen, entscheidenden Sieg über Satan erfochten, nicht Jesus. Otto kann sich für diese Auslegung auf Lukas 10,18 berufen, wo es ja auch heißt, Jesus habe geschaut, nicht selbst bewirkt, dass Satan wie ein Blitz vom Himmel stürzte. Unser Kritiker meint dazu ganz erstaunt: Ein Wunder fast, dass solches Wort überhaupt erhalten bleiben konnte, denn dieses widerspricht aller späteren Christologie. Christologie ist ein dogmatischer Vorstellungskomplex über das Wesen, die Herkunft, die Aufgabe und göttliche Stellung des Christus Jesus. Aber eben diese Tatsache erweist, dass wir auf festestem jesuanischen Untergrunde stehen. Otto will sagen, die Vorstellung, dass Gott selbst der Bezwinger des Satans war, sei die historische Ansicht Jesu gewesen. Erst die späte Tendenzlegende habe Jesus die Ansicht unterschoben. Er, Jesus selbst, habe sich für den Bezwinger des Satans gehalten und ausgegeben. Es sei fast ein Wunder, dass der Evangelist Lukas die durch die spätere dogmatische Entwicklung in der Christologie eigentlich veraltete und unpassend gewordene echte Anschauung Jesu von der Schaffung des Gottesreiches bzw. der Vernichtung Satans durch Gott Vater selbst überhaupt überliefert und nicht einfach gestrichen hätte. Die eigentümliche Undeutlichkeit, die über den Berichten bei Matthäus und auch bei Markus liegt, scheint mir deutlich damit zusammenzuhängen, so meint Otto, dass diese Erzählungen vom Standpunkt in der späteren Gemeinde nicht mehr verständlich war. Für sie war es dogmatisch selbstverständlich, dass Christus selber den eigentlichen Sieg über Satan erfochten habe, was Jesu Meinung gar nicht ist und was auch bei Lukas noch nicht gemeint ist. Wird hiermit nicht der schlagende Beweis geliefert, dass die Überlieferung tatsächlich in dynamischer Fortbewegung begriffen war? Keineswegs. Es befremdet sofort, dass ausgerechnet der spätere Lukas den abgetanen ursprünglichen Standpunkt vertritt. Beschlagene Forscher werden einwenden, der spätere Lukas vertritt nicht mehr selbst diesen frühen Standpunkt, sondern er hat nur als gewissenhafter Historiker gehandelt, wenn er sich entschloss, diese ursprüngliche Anschauung Jesu über das Gottesreich unbeanstandet in sein Werk herüberzunehmen. Dieser Erklärungsversuch lässt so recht erkennen, wie ahnungslos diese Kritiker am eigentlichen Problem vorbeirennen. Das vorliegende Problem ist religiös-psychologischer Art und lautet: Ist es denn möglich, dass ein Urchrist, nämlich der Evangelist Lukas, seine und seiner Mitchristen dogmatische Überzeugung in einem wichtigen Punkte bewusst verleugnen kann, nur weil ihm eine angeblich ursprüngliche Überlieferung in die Hände gefallen ist, die über den betreffenden Punkt anders berichtet? Man bedenke, dieser ursprüngliche Schriftsteller soll ja nach herrschender Ansicht mitten in der dicksten Legendenatmosphäre geatmet haben, das heißt in jener Zeit, in der angeblich bereits der historische Kern der Jesusüberlieferung unheilbar vom Edelschimmel der Legende durchwuchert war, in einer Zeit, als angeblich schon gar nicht mehr festzustellen war, beispielsweise wo Jesus wirklich geboren war und wie lange er öffentlich gewirkt hatte. Lukas soll eine angeblich ursprüngliche Überlieferung bezüglich des Gottesreiches aus reiner Objektivität, aus reiner Forschergewissenhaftigkeit nicht haben übergehen können? Obwohl seine Mitbürger und er selbst in der dogmatisch selbstverständlichen Überzeugung lebten, Jesus selbst habe die Macht des Satans vernichtet und das Reich herbeigeführt? An solche Objektivität des Historikers Lukas könnte man nur dann glauben, wenn Lukas eben auch sonst sich als objektiver Geschichtsschreiber erweisen würde. Sehen wir uns diesen Urchristen, der seinen subjektiven Glaubensbrüdern seelenruhig objektive Tatsachen ins Gesicht schleudert, doch einmal näher an. Schon Johann Weiß hat sich bass über die rätselhafte Objektivität des Lukas verwundert. Das dogmatisch hochbedeutsame Wort des Markus in 10,45 vom Sinn der Lebenshingabe des Menschensohnes als Lösegeld für viele teilt Lukas nicht mit, obwohl er doch nach der Zwei-Quellen-Theorie, deren Anhänger Weiß und auch Otto sind, diese Stelle in seiner Markus-Vorlage gelesen haben muss. Wie ist das zu verstehen, fragt Weiß. Ein Zufall ist ausgeschlossen, denn genau diese Beobachtung machen wir ja an einer anderen wichtigen Stelle bei den Abendmahlsworten. Das Verhalten des Lukas gehört zu den rätselhaftesten Erscheinungen in unseren Quellen, schließt Weiß seine Besprechung. Unglaublich, wie subjektiv dieser objektive Mann sein kann. Noch ein Beispiel. Der Leser erinnert sich, dass der Text des Vaterunsers bei Lukas durch die alten Handschriften in zwei Fassungen überliefert ist. Und zwar enthält der lukanische Text in Kodex B nur 5 Bitten. Es fehlt zum Beispiel die dritte Bitte, »Dein Wille geschehe«. In Teil 1 ist hierfür ausführlicher abgehandelt worden. Da man die Kürzung unmöglich einem Kopisten zutrauen kann, so muss also Lukas selbst das Gebet des Herrn um 2 Bitten verkürzt haben. Einen krasseren Beweis seiner Subjektivität kann Lukas nicht liefern. Die Subjektivität des objektiven Lukas tritt nun gerade auch in der Behandlung des Themas zutage, das uns in diesem Abschnitt allermeist beschäftigt, nämlich in der Reich-Gottes-Frage. Lukas hat sich noch an anderen Stellen seines Evangeliums mit der ursprünglichen Meinung Jesu über das Reich Gottes befasst. In Lukas 9,27 sagt Jesu: Das Reich Gottes wird erst noch kommen, es steht vor der Tür, diese Generation wird es noch erleben. In Lukas 11,20, unserem Ausgangspunkt, heißt es dagegen, wie wir eingangs hörten, das Reich Gottes ist schon zu euch gekommen. Und siehe da, in Lukas 17,20 werden beide Angaben gemischt, indem hier Jesus auf die Frage, wann kommt das Reich Gottes, einmal antwortet, das Reich kommt nicht so das, und dann fortfährt, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Wir sehen hier Lukas als den geschicktesten Taktiker der dreifachen Variation, das heißt, wir werden mit dieser Entdeckung blitzartig gewahr, dass hier gar kein Urchrist als objektiver Subjektivist Geschichte geschrieben hat, sondern dass hier, wie in den Evangelien überhaupt, das verräterische Resultat der großen Fälschungsaktion vorliegt. Von einer natürlichen Entwicklung in der dogmatischen Vorstellung vom Gottesreich kann nicht die Rede sein. Schon deshalb nicht, weil ja die angebliche Triebfeder des ganzen urchristlichen Entwicklungsprozesses, die Gemeindelegende, nur ein Phantom liberal-theologischer Forscher bleibt. Aber warum haben sich denn die mittelalterlichen Evangeliendichter nicht geeinigt, was sie Jesus als Ansicht vom Reiche Gottes in den Mund legen wollten? Sie haben sich geeinigt, und zwar darüber, dass man Jesus nichts Eindeutiges vom Reich verkünden lassen dürfte. Einerseits wird man sich darüber klar, dass das Gottesreich bereits angekommen und da sei, andererseits lag aber ein wichtiger dogmatischer Grund vor, das Reich erst nach Jesu Tode, genauer durch den Tod Jesu, herbeikommen zu lassen, so dass man Jesus vom Gottesreich als zukünftig sprechen lassen musste. Genaueres über diesen absichtlichen Widerspruch erfährt der Leser im 4. Kapitel.